Hallo, da ist der Xaver von VfL Wolfsburg und ja, seid immer dabei bei unseren Spielen mit dem Wölfe Radio. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zum Wölfe Radio. Ja, Auftakt nach Maß würde ich sagen, gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga 2-1 gewonnen. Da werden wir natürlich auch drüber reden, richten aber auch gleichzeitig den Fokus auf den kommenden Sonntag, denn dann treten wir an bei Hertha BSC in Berlin. Und dann bin ich mal gespannt, wie das denn so ausschaut beim Auswärtsspiel. Und darüber rede ich mit meinem Experten hier im Wölfe Radio für Hertha und das ist der Michael Jahn. Das gewisse Extra. Jetzt kommt der Einwurf rein. Langes Ding von William. Wout Wegers will verlängern, aber das klappt nicht so ganz. Maximilian Arnold schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Was für ein geiles Tor von Maximilian Arnold! Volley mit links, natürlich mit links. Und Timo Horn schießt heute den Ball relativ spät gesehen. Steht eigentlich schon in der Ecke. Und dann schlägt es neben ihm quasi am Pfosten ein. Das hat Qualitäten für das Tor des Monats, liebe VfL-Fans. Was für ein toller Auftakt hier in dieser Bundesliga-Saison. Ja, das war doch schon mal ganz ordentlich, was da abgeliefert wurde. Insbesondere von Maximilian Arnold bei diesem Tor. Das Ding muss man erstmal so treffen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ein richtig guter haut den natürlich in den Winkel. Ja, okay, aber unterm Strich muss man natürlich sagen, 2-1, durchaus verdienter Heimsieg, guter Start, Mannschaft hat sich vernünftig präsentiert aus meiner Sicht. Klar, die ein oder anderen Abstimmungsschwierigkeiten waren noch da, das war noch zu sehen, aber insbesondere in der zweiten Halbzeit, da muss ich ganz ehrlich gestehen, das war schon aller Ehren wert, was da der VfL in dieser Phase dieser Saison hingekriegt hat, auch von der Spielidee von Oliver Glasner, da war schon sehr viel dabei, was er umgesetzt werden konnte, fand ich, und insbesondere dann auch, ja, was so die Kontrolle des Gegners anging. Also die Kölner haben ja in der zweiten Halbzeit wenig bis gar nichts und dann auch nur durch so ein Zufallstor überhaupt noch irgendwas bewegen können. Das war in der ersten Halbzeit noch anders, hat man gesehen. Da musste man sich noch ein bisschen noch anstrengen, um ein Spiel zu finden von Seiten des VfL. Ich glaube, das war so ein Punkt, wo man sagt, ja, das verbuchen wir mal unter Anlaufschwierigkeiten in die Saison. Klar muss man auch sagen, vielleicht war da noch so ein bisschen leichte Verunsicherung da, war ja auch wieder ein paar Wechsel da im Personal, nachdem wir im Pokal ja in Halle anders aufgetreten sind, zum Beispiel auf einer Position wie mit Yannick Gerdt im zentralen Mittelfeld. Jetzt hat da Xaver Schlager gespielt, komme ich gleich natürlich auch nochmal drauf. Der hat da auch sehr gut da agiert, insbesondere auch in der zweiten Halbzeit. Aber das sind alles so Punkte, die dann, glaube ich, eine Rolle spielen, warum man da nicht so ganz geschmeidig und ganz glatt reingeht, wenn dann so in ein paar Abspielfehler passieren und der Gegner dann schnell umschaltet. Dann kann es natürlich auch Schwierigkeiten geben. Ich glaube, das ist so ein bisschen eingepreist. Aber man hat dann hinterher, wir haben auch in den Katakomben nochmal geschaut, in der Mixzone, da war viel Erleichterung da, da war natürlich viel gute Laune da aufgrund des geglückten Starts. Also auch die Verantwortlichen waren da sehr gelöst, was das angeht. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, wo man sehr gut aufbauen kann. Jetzt hat man so 3 Punkte erstmal im Sack. Jetzt fährt man nach Berlin, mal gucken, was da so passiert. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man, und das hat man auch so gespürt im weiten Rund, auch wenn es zum Saisonauftakt mal wieder nicht ausverkauft war. Schade eigentlich, das bemängle ich sehr mittlerweile, dass sowas nicht möglich ist, denn die Mannschaft liefert, spielt durchaus einen ansehnlichen Fußball mittlerweile und gewinnt auch die Spiele und ich frage mich, was da halt noch passieren soll, aber wie gesagt, die Tirade habe ich zum Ende der letzten Saison schon abgelassen. Das ist dann halt so, dann kann man jetzt auch sich auf den Kopf stellen. Der Verein, das weiß ich auch, versucht da entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und weiterzuentwickeln, dass man irgendwann relativ schnell auch und in zeitnah dann auch die Butze wieder voller bekommt, als es vielleicht jetzt der Fall war. Deswegen lass uns hier aufs Sportliche konzentrieren. Und das war ja durchaus sehr, sehr erfreulich. Hören wir uns doch nochmal vor allen Dingen auch das 2-0 an, weil da ist so ein bisschen aus meiner Sicht neben Maximilian Arnold der Mann des Spiels sehr in Erscheinung getreten. Ja, Schlager, den Ball gewinnt im Mittelfeld. Geht jetzt direkt aufs Tor zu, drauf zu Wichhoff. Tor! Stochert sich dadurch der Niederländer. Aber dann eiskalt, wie wir ihn kennen, aus der vergangenen Saison. Und ich sag mal so, 50% dieses Treffers gehen aufs Konto von Xaver Schlager. Aber der Torschütze ist unsere Nummer 9 und heißt... macht ihr das 2:0. Ja, habt ihn ja auch schon zum Eingang der Sendung gehört, mit schönen Grüßen hier ins Wölferradio. Xaver Schlager, unser Neuzugang aus Österreich. Ja, hat vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit mal gezeigt, wo der Hammer hängt, finde ich. Also war da für mich der überragende Spieler auf dem Platz. Überhaupt das zentrale Mittelfeld, sehr dominant, auch mit Maximilian Arnold da. Die haben, ja, ich habe in der Übertragung gesagt, also richtig wie eine Instanz agiert. Also da musste man erstmal dran vorbei. Und das Tor, ich glaube, da war schon sehr viel drin, was Oliver Glasner sehen möchte von seiner Mannschaft, was wir auch sehen wollen. Also da war ja der Aufbau der Kölner sofort unterbunden, wie geschickt sich Schlager, ich glaube in Zusammenarbeit mit Viktor war es, der auch den Raum da so zugestellt hat, dass der Pass nur Schlager quasi in die Beine gehen konnte vom Kölner und dann sofort mit einem Mega-Antritt dann den Weg zum Tor gesucht, sehr direkt hat dann drei Kölner, glaube ich, auf sich gezogen, dann ging der Pass rüber, Wout, ja, dreht sich ein, beziehungsweise geht da ins Dribbling, hat ein bisschen Glück, dass ihm der Ball da wieder vor die Füße fällt, aber ich glaube, der mit seinen langen Gräten ist das auch kein Zufall. Ich glaube, das wird auch durchaus mal so trainiert. Ja, und dann steht er frei vor der Kiste und behält die Nerven. Also das ist natürlich Sahne-Ding, finde ich, gerade auch was so das Thema Gegenpressing halt auch angeht. Und da waren wir sehr gut unterwegs. Nicht so häufig, wie ich eigentlich gedacht hatte, aber unterm Strich erfolgreich, weil es hat ja gereicht, dann das zweite Ding da auch noch zu machen. Gut, in der ersten Halbzeit, um da noch ein bisschen Wein reinzuschenken, wer weiß, was passiert, wenn der Elfmeter gegeben wird von Gila Vugi nach dem Foul, ich glaube an Drexler war es. Und das kann natürlich dann nochmal so einen Spielverlauf zum Kippen bringen. Aber ich hatte oben nie das Gefühl, ich glaube, so ging es ganz vielen anderen auch, dass der VfL da ernsthaft in Gefahr geraten könnte. Also ich will nicht sagen, die 3 Punkte, die waren irgendwie schon eingepreist, aber das ist immer ein gutes Gefühl letztendlich, wenn die Mannschaft so auftritt und auch hinten raus, auch nachdem das Gegentor gefallen ist, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, boah, da blasen die Kölner jetzt nochmal zur Attacke und da passiert jetzt noch megamäßig was. Das war in den vergangenen Jahren, muss ich ganz ehrlich zugeben, anders. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zutrauen auch in die Mannschaft. Und wie üblich schauen wir natürlich auch mal hier im Wölferradio auf die Zahlen, die der VfL angeboten hat am vergangenen Samstag. Und ja, wir sprechen natürlich auch über die Lenny-Serie, denn die ist wieder mal herausragend bestätigt worden. 116 Kilometer ist der VfL Wolfsburg gelaufen und damit 5 Kilometer mehr fast als der erste FC Köln. Ja, und siehe da, das Spiel ist gewonnen worden. 15:11 Torschüsse. Ja, ich weiß gar nicht, wo die 11 Torschüsse von den Kölnern waren, aber unterm Strich war, ist der VfL auch da vorne gewesen. Passquote könnte ein bisschen besser sein mit 75%. Man hat auch schon gesehen, und war ja schon Thema unter der Woche in der Presse, dass der Ballbesitz, der früher ja immer ein bisschen höher gewesen ist, unter Labbadia jetzt abgegangen ist, ja, zugunsten des Umschaltspiels. Also man lässt dem Gegner gerne mal den Ball. Das habe ich übrigens auch gesehen in der ersten Halbzeit, wenn man dann den Ball nicht haben will oder beziehungsweise wenn man ihn dann mal hatte, dann war es schwierig, da was richtig zu entwickeln. Da hat man sich noch ein bisschen schwer getan. Aber gut, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Zweikampfquote sehr ausgeglichen insgesamt, 50-50. Da hat man sich jetzt keinen Vorteil erspielen können gegenüber den Kölnern. Ja, Xaver Schlager eben schon angesprochen, 11 Kilometer gelaufen am zentralen Mittelfeld, 72% Passquote, 47% Zweikampfquote. Ja, hatte ich jetzt stärker eingeschätzt. Sagen wir es mal so, gucken wir mal auf den Partner, anderen Torschützen, Maximilian Arnold, der ja auch 11 Kilometer, das ist ja immer schon mal ein Wort, wenn da so die Zentrale im Mittelfeld so viel dann auch abläuft. 11 Kilometer und 92% Passquote, super Wert dafür an Maximilian und 40% Zweikampfquote, ja, das ist ausbaufähig. Für mich aber natürlich auch, insbesondere in der zweiten Halbzeit, die stabile Abwehr, ein Garant für den 2:1-Sieg. In der Zentrale unser ja, Rotsünder von Halle, Özgür Gila Vugi, unterwegs gewesen. Da 86% Passquote, das ist gut. Und eine überragende Zweikampfquote von 75%. Also wenn da in der Zentrale nichts anbrennt, dann ist das schon mal ganz gut. Auch unsere Innenverteidigung fand ich durchaus verbessert. 50% Zweikampfquote, Jay Brooks 80% Passquote. Und Robin Knoche, ja, er hat ein bisschen unglücklich verlängert da vor dem 2:1 Anschlusstreffer, 73% Passquote und 50% Zweikampfquote. Da ist man von Robin durchaus höhere Werte gewohnt gewesen in der Vergangenheit, aber ich habe da jetzt kein schlechtes Spiel gesehen von ihm. Ja, unterm Strich, wie gesagt, aus meiner Sicht eine Leistung, auf der man sehr gut aufbauen kann von Seiten des VfL Wolfsburg. Und das haben auch die Spieler so gesehen. Ja, dass es 2:1 darum geht, wir sind ein bisschen sauer, weil das war ein Anfangstor. Aber ich denke, heute wir haben gesehen, dass wir sind auf eine ganz andere Philosophie von Spiel. Und das macht auch Spaß, weil ich denke, als Zuschauer, das ist viel mehr Tempo nach vorne. Und jetzt müssen wir auch in Berlin das Gleiche machen, weil das ist nur der Auftakt. Klar, das ist gut, das haben wir gewonnen, aber es gibt noch viel besser zu machen. Ja, gute und richtige Worte da von unserem Kapitän Joshua Gilavogui, der das auch richtig einschätzt und auch schön in den Fokus stellt, dass man sich erstmal darüber ärgert, dass man da nicht zu Null gespielt hat, sondern so ein Graupengegentor noch zugelassen hat. Das ist ein Punkt, der dann auch wieder für die Mannschaft spricht, auch dass man da jetzt nicht sagt, oh, wir haben da jetzt irgendwas geholt, sondern tatsächlich sagt, wir trainieren da jetzt noch drauf weiter, aber auch natürlich auch die Stärke hervorhebt, was dann auch die Mannschaft ausgezeichnet hat im Spiel gegen Köln. Ja, wollen wir nochmal kurz auch Xaver Schlager hören, der saß ja im Pokal gegen Halle noch draußen und ja, durfte dann gegen Köln von Beginn an ran und habe ich auch schon gesagt, dass er da ein gutes Spiel gemacht hat. Wie er das denn empfunden hat, so dieses ja, Rein-Raus sozusagen? Mir hat nichts überrascht. Also ich bin froh, wann ich spielen darf, dann gebe ich das Beste. Ich habe keine Erwartungen oder so. Wenn ich auf der Tafel stehe, dann helfe ich dem Team, wenn nicht, dann helfe ich ihnen halt von draußen. So ist das. Ja, eine sehr erdige Einstellung, die da bei Xaver Schlager rauskommt. Finde ich gut. So, macht einen guten Eindruck da. Sehr fokussiert, der Junge. Der will was erreichen, der ist ehrgeizig, aber auch ein Teamplayer. Und das zeigt so ein bisschen natürlich auch nochmal sehr deutlich, auf welchen Schlagspieler, entschuldige das kleine Wortspiel, dann beim VfL mittlerweile gesetzt wird. Also da ist die Mentalität und die Einstellung und auch das Teamplaying, möchte ich mal sagen, da sehr, sehr hoch aufgehängt. Also wo wir in der Vergangenheit vielleicht eher noch mal die Individualisten verpflichtet haben, das ist vorbei. Und das finde ich auch gut so von diesem Trend. Das passt viel besser auch zu dieser ganzen ja, Philosophie, Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Und insofern kann man da auch durchaus zufrieden sein, was so die Transferpolitik angeht. Also man hat, glaube ich, auch schon gesehen, dass uns so Spieler wie Schlager oder auch Viktor dann durchaus weiterhelfen können. Und mal gucken, das muss ich natürlich alles noch stabilisieren. Aber der erste Schritt ist da jetzt erstmal gemacht. Und dann gucken wir uns mal genau an, wie es dann auch in den kommenden Wochen weitergeht. Nordkurve. Ja, so hat es geklungen am Dienstagabend im Hallenbad. Die schöne Aktion Deine Stimme für den VfL, das VfL-Fankonzert. Ganz, ganz viele Besucher waren da, hätten gerne auch noch ein bisschen mehr sein können aus meiner Sicht. Aber die da waren, die haben etwas erlebt, was einmalig gewesen ist, glaube ich sogar in der gesamten Bundesliga, sowas zu inszenieren, sowas auf die Beine zu stellen. Davon auch ja, vom VfL, von Fans, von den Supporters, Eike Witt und Fabian Rias, die ja die Hymne eben gerade auch gehört, mit Band und ja, allen möglichen Künstlern, allen, die dann auch vorher bei diesen ja, Castings bzw. Auditions da mitgemacht haben, bei dieser Aktion, die dann ja mitspielen durften. Meine Wenigkeit war ja auch mit dabei, Lenny and Friends, mit zwei meiner Mitstreiter, mit Sönke und mit der Angela. Das hat ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich glaube auch die Leute, die da gewesen sind, die hatten auch jede Menge Spaß. Ich hatte mir auch einen Gast heute Abend eingeladen, der gestern mitgespielt hat. Das hat leider aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt, aber da hätten wir noch ein bisschen so über Fußball und VfL und natürlich auch über die Aktion und das Konzert plaudern können am Dienstag. Aber ja, schade, hat nicht sein. Aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, wie ja, sinnvoll so eine Geschichte ist, wenn wir auch das Vereinsprofil weiter schärfen wollen und dass wir auch sagen, wir ziehen das Gefühl des Vereins auch ein bisschen aus dem Stadion raus und versuchen noch ein bisschen mehr auch außerhalb zu machen in der oder mit der VfL-Familie. Also insgesamt ganz, ganz tolle Geschichte. Qualitativ sehr, sehr hochwertig musikalisch, fand ich. Also da waren tolle Stimmen dabei, tolle Band, hatte ich schon erwähnt. Das war wirklich ein Ding, glaube ich, keiner ist da rausgegangen mit einem, ja, mit einem langen Gesicht oder so, sondern das hat Spaß gemacht, glaube ich, und war unwahrscheinliche Bandbreite, die Künstler da hingebogen haben. War ja auch eine Jury unter anderem mit Roy Präger, die das vorher ausgewählt hat. Unser Stadionsprecher Georg Pötsch hat das Ganze moderiert und dann auch ja, sehr schön verwoben die ganze Geschichte. Gab Einspieler, Videoeinspieler zu den Künstlern, Interviews zu den Hintergründen dieser Veranstaltung und sehr, sehr viel und sehr, sehr wertschätzend auch darauf eingegangen ist, wie denn die Leute da unterwegs sind. Ich meine, das ist ja auch nicht, ja, und ich spreche aus eigener Erfahrung, auch nicht selbstverständlich, wenn man da auf der Bühne seine eigenen Songs zum Beispiel performen darf. Also wir sind zum Beispiel aufgetreten mit dem hier, dem Titellied vom Wölferadio, nur der VfL, und das ist natürlich so ein Ding, was, ja, das geht einem dann auch persönlich sehr zu Herzen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also alle, die nicht da gewesen sind, die haben ein bisschen was verpasst, finde ich. Und vielleicht, wenn wir die Aktion dann auch wiederholen, vielleicht gibt es dann, auch den Zuspruch von dem einen oder anderen, der nicht da gewesen ist. Also ich denke aber, von denjenigen, die da gewesen sind, die fanden es toll. Und das Echo auch, glaube ich, von der Presse war entsprechend. Und ja, die Künstler waren auch alle sehr zufrieden und happy, dass das so geklappt hat. Insofern nochmal vielen Dank an die Fanorganisatoren natürlich auch und an den VfL, dass so ein Event da möglich gemacht wurde. Kurzpassspiel. Ja, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, den verkorksten Auftritt von Comedian Luke Mockridge im Fernsehgarten des ZDF. Ja, da fallen mir natürlich aber auch in der Bundesliga einige Punkte ein, was irgendwie eine ähnlich beschissene Idee war, wie die Einladung von Mockridge in den Fernsehgarten. Und da haben wir euch mal die Top 5 hier zusammengestellt. Auf Platz 5 der blödesten Ideen, die man so in der Bundesliga haben konnte. Ja, unter anderem Dieter Bohlen als Glücksbringer für Werder Bremen. Auf Platz 4 eine Pokalauslosung für Borussia Mönchengladbach. Auf Platz 3 den Vorschlag, den Integrationsbambi an Clemens Tönnies zu verleihen. Auf Platz 2 Jörg Schmadtke fragen, ob er vielleicht noch Ehrenmitglied beim 1. FC Köln werden möchte. Und auf Platz 1 der dümmsten Ideen, die man zurzeit wahrscheinlich so in der Bundesliga haben könnte, wäre ein Bleaching-Angebot für Coutinho. Ja, und dann gab es Riesenaufregung um die Schlagzeile, dass Ousmane Dembélé vom FC Barcelona, das war der Spieler, der sich damals von Dortmund weggestreikt hat, dass der schon wieder Ärger gibt und ja, dass er einen Arzttermin geschwänzt hätte, Riesenschlagzeile auch gewesen. Ich sag mal, ich habe mich gefragt, was ist denn daran eine Schlagzeile? Ärger um Dembélé, das ist doch völlig normal. Das ist ja genauso, als wenn man sagen würde, Eintracht Braunschweig spielt in der dritten Liga. Und dann hat der FC Bayern wohl noch einen neuen Mitarbeiter angeblich verpflichtet. Nein, nicht den schon eben erwähnten Coutinho. Und Brazzo hat jetzt an die Seite gestellt bekommen einen ehemaligen Mitarbeiter der Firma Sixt. Denn man wollte unbedingt noch einen haben bei den Bayern, der sich mit Leihverträgen auskennt. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich auch heute wieder mit meinem Experten für Hertha BSC. Der Mann, der schon Bücher über den Club geschrieben hat, jahrelang als Journalist den Club auch begleitet. Und das ist Michael Jahn. Grüß Sie, Michael. Hallo, nach Wolfsburg, hallo. Ja, ihr habt ja den Bayern ordentlich Paroli geboten im Eröffnungsspiel. War ja durchaus sogar ein Dreier drin, in Anführungsstrichen. Wie zufrieden bist du mit dem Saisonauftakt, wo der vermeintlich dickste Brocken weg ist? Also wir sind eigentlich sehr zufrieden, ich persönlich auch. Wir hatten im Vorfeld auch viel über dieses Duell Bayern gegen Hertha geschrieben und immer wieder gesagt, der letzte Sieg einer Hertha-Mannschaft in München stammt aus dem Jahr 1977. Also sehr, sehr lange her. Und viele hofften jetzt, dass es, weil die Bayern ja auch ein bisschen schwächelten oder man glaubte, sie schwächeln, zum Beispiel im Pokalspiel in Cottbus und ihre Transferpolitik noch ein bisschen durcheinander ging, dass die Chance da ist für den ersten Sieg seit 77. Aber wir sind dann auch nach dem Spielverlauf auch sehr zufrieden gewesen mit dem 2:2 Unentschieden, was sicherlich auch verdient war. Was hat denn Hertha aus deiner Sicht gut gemacht, jetzt gerade auch so zum Beginn der Saison auf dem Platz? Ja, man geht jetzt auch unter dem neuen Trainer, es ist ja vieles neu bei Hertha BSC, auch wie bei euch. Neuer Trainer, Ante Čović, neuer Cheftrainer, ein neuer Investor mit dem berühmten Lars Windhorst und einige neue Spieler, Rekordeinkauf, Dodi Lukebakio für 20 Millionen Euro geholt vom FC Watford, der früh in der letzten Saison in Düsseldorf gespielt hat. Und man will attraktiver und vor allen Dingen offensiver in die neue Saison gehen. Und das hat die Mannschaft auch in München in der Anfangsphase gezeigt, ist dann allerdings ganz schön in die Bedrohung gekommen. Und Kovac hat dann auch schnell sein System umgestellt, hat dann die von der Dreierkette in der Abwehr wieder auf 4-2-4 umgestellt, um ein bisschen mehr Sicherheit zu bringen. Aber man ist doch sehr selbstbewusst aufgetreten. Hertha hatte auch ein bisschen Glück bei den beiden Toren, muss man auch zugeben. Aber insgesamt war es doch ein recht guter und auch mutiger Auftritt. Das hast du eben schon angesprochen, den Trainerwechsel beziehungsweise zur neuen Saison. Pal Dardai nicht mehr Cheftrainer, Ante Čović ist da. Wenn man jetzt ganz allgemein mal drauf guckt, was unterscheidet denn die beiden überhaupt? Also es war ja offensichtlich das Bestreben, dass Hertha gesagt hat, wir wollen die Mannschaft nochmal weiterentwickeln und haben das Dardai offensichtlich da nicht zugetraut, die Verantwortlichen. Ja, so ist es. Ich meine, der Trainerwechsel war auch für uns erstmal im ersten Moment überraschend, denn Pal Dardai hat ja in 4,5 Jahren eigentlich eine sehr gute Arbeit abgeliefert. Die Mannschaft ist ja nie in irgendwelche Bedrohungen gekommen oder in Abstiegsnöte. Einmal hat es sie sogar ins internationale Geschäft geführt. Aber es war irgendwie auch eine gewisse Stagnation zu erkennen. Man wollte in der Hertha-Führung doch mal etwas Neues ausprobieren. Und man hat natürlich auch gesucht, international und national nach einem neuen Trainer. Am Anfang waren auch größere Namen im Gespräch, aber man hat sich dann letztendlich wieder für eine interne Lösung entschieden, weil man ja mit Pal Dardai, der ja auch als Nachwuchstrainer angefangen hatte, sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Zu Ante Čović kann man sagen, er ist ein sehr, sehr positiver Typ, ein sehr offener, ehrlicher Mensch und auch Trainer. Und er hat ja in der Vergangenheit in 6 Jahren bei der U23 von Hertha BSC bewiesen, dass er gut mit jungen Leuten vor allen Dingen umgehen kann. Er war auch zusätzlich ein sogenannter Karrierecoach, der junge Leute begleitet hat an der Schnittstelle zwischen Amateur-Dasein und Profi-Dasein. Ja? Also wir sind selbst auch gespannt, wie er sich jetzt in der Bundesliga schlagen wird. Wer sind denn bei euch dann auch so die Schlüsselspieler? Hat sich das großartig verändert auch unter Čović, dass da andere Spieler mehr in die Verantwortung genommen werden? Oder sind das im Grunde auch die Altbekannten? Ich denke jetzt mal so an Ibisevic oder so, die dann bei euch da eine Rolle spielen. Ja, das sind schon die Altbekannten. Er hat ja auch sehr clevererweise Vedat Ibisevic sofort im ersten Trainingslager wieder zum Kapitän bestimmt, hat also das beim Alten gelassen. Allerdings ist jetzt Abwehrspieler Niklas Stark, der auch immer mehr zum Führungsspieler wird, zum Stellvertreter von Ibisevic aufgestiegen. Ja. Aber Kovic hat sich schon mit den alten, älteren, erfahrenen Spielern, auch mit Solomon Kalou, umgeben, damit diese die Mannschaft führen sollen. Es sind natürlich einige neue hinzugekommen, auch wichtige Leute wahrscheinlich. Wir müssen abwarten, wie sie alle einschlagen. Luke Bacchio hatte ich ja schon genannt, Rekordtransfer, der hat er seit 1963. Das erste Mal ist man über die 20 Millionen Grenze bei einer Ablösesumme gegangen. Wichtig war auch Marko Grujic zu behalten, der ja wieder nach Liverpool zurück sollte. Er ist ja nur ausgeliehen vom FC Liverpool bei Jürgen Klopp. Aber man konnte auch Klopp überzeugen, dass es für Grujic besser ist, noch mindestens ein Jahr bei Hertha hier Praxis zu sammeln. Man hat rund 2 Millionen nochmal bezahlt für eine erneute Leihgebühr. Hinzugekommen ist auch Eduard Löwen, immerhin für 7 Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Nürnberg. Und vor allem im Mittelfeld drängen sich jetzt sehr, sehr viele Spieler. Also von Arne Meyer angefangen über Andre Duda, Wladimir Darida, der wieder im Kommen ist nach einer schwachen Saison, Grujic, Mittelstädt. Also Kovic hat schon eine große Auswahl jetzt auch an sehr ordentlichen Spielern. Gibt es da auch noch Bestrebungen, Spieler abzugeben oder ist die Transferperiode quasi beendet bei Hertha? Also eigentlich ist die Transferperiode mehr oder weniger beendet, aber es heißt auch, dass man gerade die beiden Trainersöhne, also Palko Dardai und Maurice Kovic, die beide noch zum Profikader gehören, aber auch ab und zu in der U23 spielen, eventuell ausleihen will an einen anderen Verein, wahrscheinlich an einen Zweitligisten, damit sie doch mehr Spielpraxis bekommen. Und auf der Zugangsseite glaube ich, dass nichts mehr passieren wird. Allerdings sagt ja Michael Preetz, der Manager, immer wieder, man hält bis zum Transferschluss am 2. September die Augen offen. Und es ist ja das erste Mal in der Geschichte von Hertha in den letzten Jahren viel mehr Geld vorhanden durch den neuen Investor Lars Windhorst, um nochmal auf den Transfermarkt zuzuschlagen. Und wenn ein super Spieler ins Visier geraten sollte, der bezahlbar ist, wird man nochmal zuschlagen, denke ich. Du hast es ja auch schon jetzt erwähnt, zweimal mit dem neuen Investor, den oder Sponsor, wenn man uns auch mal bezeichnen möchte, bei Hertha. Ist das auf Sicht Segen für den Club aus deiner Sicht oder begibt man sich da auch in Abhängigkeiten, wo man sagt, ah, das könnte aber auch dann irgendwann mal zu negativen Folgen führen? Ja, das ist sicher ein zweischneidiges Schwert mit Lars Windhorst, der ja mal der Superstar der jungen deutschen Wirtschaft war, als er die bekannten Bilder mit Helmut Kohl, dem Bundeskanzler, durch Asien tourte. Später hat er einige Pleiten hingelegt, aber ist immer wieder aufgestanden mit seinen verschiedensten Unternehmen. Und er hat erst einmal für 125 Millionen Euro 37,5% der Anteile von Hertha BSC bekommen. Das heißt, Windhorst hält sich sportlich aus allem total raus. Er ist gar kein großer Fußballanhänger. Er will Gewinn machen mit Hertha BSC. Also ich denke, wenn das Konzept aufgeht, ist es eine Win-Win-Situation. Und jetzt profitiert Hertha erstmal auf jeden Fall davon. Man ist viel unabhängiger und kann viel mehr auf dem Transfermarkt agieren, um auch mittelfristig wieder oder auch relativ kurzfristig ins internationale Geschäft zu kommen. Denn das große Ziel ist ja in den nächsten Jahren endlich wieder, sagen wir mal, ins obere Drittel der Bundesliga zu gelangen. Genau, das wollte ich fragen. Sind dann die Ziele für diese Saison dann nochmal nach oben korrigiert worden aufgrund der neuen finanziellen Möglichkeiten? Oder ist das jetzt erstmal, wir gucken erstmal, was draus wird? Ja, das ist genau richtig, die letzte Variante. Also Michael Preetz hält sich da sehr bedeckt, auch Ante Čović. Und es wurde zuletzt gesagt, man will auf jeden Fall besser abschneiden als in der Vorsaison. Da landete Hertha ja auf Platz 11, war ein bisschen die graue Maus in der Liga. Man hatte einige sehr spektakuläre Auftritte, auch gegen Bayern zu Hause, auch gegen Dortmund und dann auch viele schwächere Spiele. Also besser als Platz 11, möglichst einstelliger Tabellenplatz, möglichst in die obere Tabellenhälfte will man kommen. Und was jetzt in Berlin auch sehr wichtig ist, durch den Aufstieg des 1. FC Union Berlin aus Köpenick, man hat ganz klar gesagt, man wolle unbedingt beide Berliner Derbys gewinnen. Das sei man den Fans in der Stadt schuldig. Ja, das ist ja auch mal eine interessante neue Situation. Bevor es aber irgendwann mal zu den Derbys in Berlin kommt, kommt erstmal der VfL Wolfsburg, der ja den Weg schon hingelegt hat, den Hertha gerne machen möchte, ins internationale Geschäft nach längerer Abstinenz mal wieder. Wie beobachtet man den Werdegang von Wolfsburg dann auch aus Berlin bei dem ja zum berühmten ICE-Derby, sagen wir es mal so? Ja, man schaut schon interessiert nach Wolfsburg. Wie gesagt, es ist ja wirklich nicht weit, es ist ja fast der Bundesliga-Nachbar. Und immerhin ist man ja gemeinsam, der VfL und Hertha 1997, in die erste Bundesliga aufgestiegen. Wolfsburg ist ja drin geblieben, ununterbrochen, Hertha danach zweimal ab und wieder aufgestiegen. Also man schaut schon interessiert nach Wolfsburg, jetzt mit dem neuen Trainer Oliver Glasner aus Österreich, einige neue Spieler, das Gesicht der Wolfsburger Mannschaft hat sich ja auch verändert. Und ich denke, man ist etwa leistungsmäßig, vermutlich etwa auf gleicher Höhe. Also ich orte beide Mannschaften im Mittelfeld der Bundesliga. Jetzt ist es so, dass man so Anfang der Saison ja noch gar nicht so viel sagen kann. VfL sein Auftaktspiel gewonnen gegen den 1. FC Köln, relativ souverän unterm Strich, vor allem wenn man sich auch die zweite Halbzeit betrachtet. Hertha holt nicht unbedingt immer einen erwarteten Punkt gegen die Bayern, sagen wir es mal so. Was erwartest du denn dann für ein Spiel am Sonntag? Ich denke, es wird ein ganz knappes Spiel werden. Also ich denke, dass Hertha BSC doch recht offensiv in die Partie gehen wird. Man hat den Fans in Berlin versprochen, offensiven, attraktiven Fußball. Wolfsburg wird gegenhalten. Also, wenn du mich fragst, ich tippe 2-1 für Hertha BSC nach knappem, spannendem Spielverlauf. Ja, das wäre sehr schön. Wir sind beim Wölferadio natürlich auch wieder live vor Ort. Da werden wir uns dann auch über den Weg laufen. Und habt ihr ja gehört, absoluter Experte für Hertha BSC und mein Experte für den Berliner Sportclub im Wölferadio. Jahrelang begleitet er den Club auch schon als Journalist, hat Bücher geschrieben. Und das war Michael Jahn. Ich danke dir für das Gespräch. Danke nach Wolfsburg. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Bei einem Eintracht Braunschweig-Fan klingelt es an der Tür, er macht auf, steht da die sehr, sehr attraktive neue Nachbarin und sagt, hallo, ich wollte dich mal fragen, hast du vielleicht auch mal Lust auf ganz, ganz, ganz viel Alkohol und dann hinterher so hemmungslosen und er so, ja, klar, das ist toll, könntest du dann vielleicht mal auf meinen Hund aufpassen, bis ich vom Lenny wieder da bin? Fan-Infos. Ja, und da bleiben wir natürlich beim Spiel am kommenden Sonntag 18 Uhr in Berlin. Kartenvorverkauf ist in Wolfsburg beendet. Gästekasse am Südtor des Berliner Olympiastadions öffnet am Sonntag aber um 16 Uhr. noch ausreichend Tickets für den Gästesektor erhältlich. Ist ja auch eine Riesenschüssel da. Und man kann auch noch Fahrten buchen. Dann haben wir bei Fanfahrten Wolfsburg infos@fanfahrten-wolfsburg.de. Da kann man sich anmelden. 24 Euro, 13,30 Abfahrt. Aber auch die Schlemmerbrüder fahren. 14 Uhr, Südseite Volkswagen Arena. Fahrpreis 25 Euro. Infos über die Homepage des Fanclubs. Ja, unsere VfL-Frauen sind auch wieder unterwegs. Offizielle Fanclub Wölfin Family bietet zum ersten Auswärtsspiel 25. August eine Bustour an. Fahrpreis beträgt 38 Euro. info@wölfinnenfamily.de. Da kann man sich dann die entsprechenden Infos auch nochmal holen. Und dann sei nochmal auf den Samstag, 24.08. hingewiesen. Da findet ab 14 Uhr Hugo Borg Platz der Streetkick für Vielfalt statt. Da wurde jetzt auch ausgelost. Joel Wedemeyer vom Frauenteam hat da Gruppen A und B schon mal zugelost. Und tolle Aktion, zeigt auch, wie wichtig das ist, gerade auch in der heutigen Zeit. Der VfL Wolfsburg ist ja sehr aktiv unterwegs beim Thema Vielfalt. Deswegen, wer Zeit hat, gerne mal vorbeigehen. VfL spielt ja erst Sonntag und da kann man durchaus noch mal vorbeigucken, würde ich sagen, bei dieser schönen Geschichte Streetkick für Vielfalt. Ja, und wir sind, hatte ich vorhin auch schon mal angedeutet, ein Gespräch mit Michael Jahn, mit dem Wölferadio auch wieder am Start. André und ich werden Sonntag das Spiel kommentieren. Wer es nicht nach Berlin schafft, aber trotzdem gerne die Stimmung eingefangen haben möchte und auch natürlich durch die grün-weiße Brille das Spiel verfolgen möchte, beziehungsweise durch grün-weiße Ohren dann natürlich auch, dann werden wir das versuchen für euch zu ermöglichen. Wölferadio Arena live, wie immer dann auch auf Sendung 17:45, peilen wir mal so an, Viertelstunde vom Spiel sind wir on air und dann werden wir alles Wichtige zum Spiel, natürlich nicht nur die Mannschaftsaufstellung, sondern auch ein bisschen das Drumherum dann für euch aufbereiten, dass ihr da voll informiert seid am Radio oder vielmehr dann am Internet-Audio-Livestream. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch mit dem Wölferadio für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wie immer die Bitte um Feedback, wie man so schön sagt. Facebook, wolfsblog.de. Könnt ihr gerne schreiben, dann auch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Könnt ihr auch gerne mal teilen. Und ich sehe ganz viele Leute immer, die bei Facebook das total toll finden und liken. Und da habe ich die mal angeschrieben, in Anführungsstrichen, nochmal auch die Seite zu liken. Wölferadio bei Facebook. Irgendwie wird das mal vergessen. Ich glaube, das ist gar keine böse Absicht. Aber wenn man dran denkt, da ist dann, guckt doch mal und lasst auch ein Like für die Seite da. Wisst ihr, das ist ja die Währung, mit der man heute bezahlt und da freue ich mich dann drüber, wenn das Wölferadio dann auch noch ein bisschen bekannter unterwegs ist. Ansonsten, wie üblich, hatte ich auch schon mal gesagt, oder steht ja auch immer drunter, kann man es mittlerweile natürlich auch beziehen über Spotify. iTunes war ja schon bekannt, Download bei Wolfsblog auf der Seite, aber auch bei meinsportpodcast.de kann man sich das anhören und ich freue mich über jeden Einzelnen, der das macht und in Anspruch nimmt. Ja, deswegen an dieser Stelle, alles Gute, hoffentlich 3 Punkte in Berlin und bleibt geschmeidig, denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. nur der VfL.